In meinem Haus, sie setzt sich unter meinen Tisch, sie kriecht, wird groß, sie windet sich. Und der Rauch schwimmt durch den Raum, wächst zu einem schönen Baum, den ich leicht zerstören kann, und ich rauche einen neuen. Zähl ich alle meine lieben Freunde an den Fingern ab. Es sind zu viele Finger, die ich hab. Zu wenig Freunde sind die lieben. Streckt die Nacht die Finger aus, findet mich in meinem Haus, und der Rauch schwimmt durch den leeren Raum, wächst zu einem schönen Baum. Der ist voll belaubt mit Worten, Worte, die alsbald verdorrten. Wolken schwimmen durch die Zweige, nicht mehr besteigen.